jetzt dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jay-Zoo. Lost lives, long size.

DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jason. Like violence, break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, tears right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm, do harm, do harm. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit Jay-Zoo! We'll be right back. ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Oh, Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jesu. Thank you. Everything I am. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jason.